Der Geburtstagskuchen garniert mit Zahlen aus Zucker. Die ess ich, mein Alter vergess ich und genieß ein Stück Torte an diesem schönen Tag.